1. Nac dicen erenesen stelti got Abraham auf die probe, indem in reef, Abraham. A antwortet de Rauf, hier bin ich. 2. Gott befahl ihm, nimm deinen einzigen und geliebten Sohn Isaac, begib dich in das Land Morijo und opfer ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen word. 3. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, sattelte seinen Esel, nahm sein beiden Diener sowie seinen Sohn Isaac mit und spulte Holz für das Brandopfer, danach machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Am dritten Tag sah Abraham den Ort in der Fern. 5. Daraufhin sagt Abraham zu seinen Dienern, bleibt hier mit dem Esel, der Jung und ich wer den Dorthin gehen, anzubieten, und danach zu Juk zu rückkehren. 6. Anschließend nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und legte es seinem Sohn Isaac auf die Schultern, selbst trug das Feuer und das Schlagmesser, und so gingen die beiden gemeinsam weiter. 7. Isaac sprach zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Isaac fragte daraufhin, das Feuer und das Holz sind vorhanden, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? 8. Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird sich selbst am das Lamm für das Brandopfer kommen. Danach gingen sie beide gemeinsam weiter. 9. Als sie den von Gott genannten Ort erregt hatten, errichtet Abraham einen Altar und ordnet das Holz zu raufen, danach band er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, über das Holz. 10. Dann streckte Abraham sein Hand aus und nahm das Messer, seinen Sohn zu opfern. 11. Dr. Engel des Herrn rief im vom Himmel zu, Abraham. Abraham. Antwortet, hier bin ich. 12. Der Engel sprach, lege den Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichtsen. Den jetzt habe ich erkannt, dass du Gott furchtest, da du mir deinen einzigen Sohn nicht verenthaltenest. 13. Abraham sah sich und entdeckt einen Widder, der sich mit seinen Hornen in einem Dickicht verfangen hat, daraufhin ging Abraham hin, nahm den Widder und opfert ihn als Brandopfer anstelle seines Sohns. 14. Abraham nannte diesen Ort der Herr sieht. Dieselb sagt man bis heute, auf dem Berg, wo der Herr erscheint. 15. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu. 16. Und sprach, dich schwor bei mir selbst, spricht der Herr, weil du dies getten und mir deinen einzigen Sohn nicht verenthaltenest. 17. Word ich dich überreich segnen und den nachkommen so soll reich machen wie die Stern am Himmel und den Sand am Meersufer, zudem wer den Dane nachkommen die Tor ihre Feinde einnehmen. 18. Dirch den nachkommen sollen al Volker der oder gesegnet wer den, als Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorchtest. 19. Danach kehrte Abraham zu seinen Dienern zurück, und sie brachen gemeinsam nach Beersheba auf, wo Abraham sich niederließ. 20. Nach diesen Ereignissen erhielt Abraham die Nachricht, dass Milka die Frau seines Bruders nahe, son geboren hat. 21. Namlich uz, den Erstgeborenen, Basund Kemuel, den Stammvater der Aramäer. 22. Soe chaste, Haso, Pildas, Jidlaf und Betuel. 23. Betuel war der Vater von Rebecca. Milka geboren nahe, dem Bruder Abrahams, dies act son. 24. Na hat auch ein Nebenfrau namens Rumer, die im Ebenfall Songabar, Tiber, Geim, Tohas und Marcher.